Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK Kim Yong-nam richtete am 31. Juli zum Nationalfeiertag der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Glückwunschtelegramm an den Präsidenten dieses Landes, Johann Schneider-Ammann. Er äußerte darin seine Erwartung, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiterhin gut entwickeln werden. Dann wünschte er dem schweizerischen Präsidenten viel Erfolg in seiner Arbeit für die Entwicklung des Landes und für das Wohlergehen seines Volkes.